Hoffnung in den Menschen, wo ist deren Verstand? Gejagt und ausgestoßen, so geschieht es mir. Und sagst du, was du willst, so geschieht es mit dir. Verstand, gejagt und ausgestoßen, so geschieht es mir.